Viertens, Rede eines Rabbiners in Lemberg. Laut der Bauernbündler, Organ des Niederösterreichischen Bauernbundes Nr. 133 vom 1. November 1912. Christen, wacht auf! Die gelbe Gefahr! Wer hätte nicht von dieser Gefahr schon sprechen gehört? Seitdem China und Japan aus ihrer Abgeschlossenheit herausgetreten sind, spricht man von der gelben Gefahr und man meint, wenn es diesen Milliardenvölkern wirklich einmal einfallen sollte, Europa einen Besuch abzustatten, so etwa wie die wilden Hunnen einst, dann wäre dies für Europa allerdings eine Heimsuchung in des Wortes schrecklichster Bedeutung. Während aber, so Gott will, diese gelbe Gefahr doch noch in weiter Ferne liegt, sind wir in den letzten Tagen wie durch einen Blitzschlag auf eine andere gelbe Gefahr aufmerksam geworden, auf die jüdische Gefahr, und zwar durch einen Rabbiner selber. Vor kurzem fand in Lemberg der zionistische, der jungjüdische Kongress statt, und da hielt der Referent, ein Rabbiner, folgende in der polnischen Zeitung abgedruckte Ansprache. Brüder, 19 Jahrhunderte kämpfen die Juden um die Weltherrschaft, die Gott selbst dem Abraham und dessen Nachkommen versprochen hat. Die Tatsache, dass die Juden über alle Kontinente verstreut sind, beweist, dass diese Länder ihnen gehören. Wir wohnen einem imposanten Schauspiel bei. Israel wird von Tag zu Tag mächtiger. Das Gold, vor dem sich die Menschheit beugt, ist schon fast vollständig in den Händen der Juden. Alle Staaten sind ihnen verschuldet. Als Pfand dafür haben sie Bergwerke, Eisenbahnen, Güter und Staatsfabriken. Fortschritt und Zivilisation sind die Welle, welche die Juden decken und deren Pläne verwirklichen helfen. Die wichtigsten Weltzentren des Geldes, die Börsen von Paris, London, Wien, Berlin, Hamburg und Antwerpen sind unser. Wir sind den anderen Völkern über die Köpfe gewachsen. Jetzt müssen wir uns vor allen anderen der Grundstücke bemächtigen. Die christlichen Arbeiter werden sie bearbeiten und uns enorme Einnahmen verschaffen. Wenn sich manche Juden taufen lassen, wird dadurch unsere Kraft noch vermehrt, denn ein getaufter Jude hört nie auf, Jude zu sein. Der Hauptfeind der Juden ist die katholische Kirche. Deshalb haben wir auf diesem Baum den Geist der Freiheit und der Disziplinlosigkeit gepflanzt. Wir haben auch den Kampf und die Uneinigkeit zwischen den einzelnen christlichen Konfessionen großgezogen. In erster Linie werden wir mit der größten Erbitterung gegen den katholischen Klerus kämpfen. Wir werden gegen ihn Spott- und Skandalgeschichten aus ihrem Leben schleudern, um sie dem Abscheu der Welt auszusetzen. Wir werden uns der Schule bemächtigen, der Reichtum der Kirche muss eine Beute Israels werden. Der Richterstand und die Behörden, die Doktoren, müssen jüdisch werden. Eine Unauflöslichkeit der christlichen Ehe darf es nicht geben. Frankreich ist schon unser, gegenwärtig ist Österreich an der Reihe. Es wird so weit kommen, dass die Christen bitten kommen werden, dass sie Juden werden dürfen. Doch Juda wird sie mit Verachtung von sich weisen. Was sagst du, christliches Volk, zu dieser in ihrer Art ausgezeichneten Rede? Es wäre weit gefehlt, darüber zu lachen, denn das, was der Rabbiner gesagt hat, ist zwar frech genug, aber vollständig wahr. Er hat nur das ausgesprochen, was Israel, das ist das gesamte Judenvolk, denkt und mit aller Macht anstrebt. Machen wir doch die Augen auf und blicken uns um. Es ist tatsächlich so. Wir dürfen uns nicht auf die Hilfe Gottes verlassen, wenn wir uns selbst nicht helfen wollen. Wer nicht hören will, muss samt Kindern und Kindeskindern fühlen.